Ihr wisst ja schon, wie die Sache läuft. 10 Hinweise und eine Person. Meine Damen, meine Herren und alle anderen weiteren Menschen, ich bitte Sie vor unseren Gastleuten um Attention. Sie lebt und wirkt und podcastet bei Berlin in Potsdam. Wie keine zweite spricht über Film, Fußball und Instagram. Mit Social Media ist sie eine Queen, an sie kommt niemand ran. Liebe Hörende, die Hände hoch vor Rebecca Görmann. Auf Twitter alias @genderbeitrag. Und jetzt hier live bei A. Hi Becky und einen wunderschönen guten Abend an alle Hörenden da draußen. Also Becky, ich hoffe, dir ist bewusst, was gerade passiert ist. Das ist nämlich, glaube ich, A, das aufwendigste Intro, was er jemals gemacht hat, und B, das erste individuelle. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Die Parodie von Ein Wolf liest Märchen war auch noch sehr zugeschnitten. Ah, okay. Gut. Also die erste, die charmant war. Ich fühle mich sehr geehrt, lieber Philipp. Vielen Dank. Ja. Gerne. Nachdem ich sie mit einigen Aussagen im Vorgespräch schon traumatisiert habe und sie sich denken muss, mit welcher Amöbe sie hier gleichzeitig aufnimmt. Ja. Ja. Dominik, es ist immer der gleiche Link, wie wir aufnehmen. Es ist immer dasselbe. Ja. Keine Ahnung, kann ja lustig werden. Liebe Becky, woher kann man dich denn noch kennen, wenn man dich jetzt noch nicht kennt? Aus diesem Intro. Aus diesem Intro, was ja schon einiges verrät. Also auch so 1, 2, 3, 4 anderen Podcasts, zum Beispiel mein Projekt Friff, Frauen reden über Fußball, wo wir mit 20 Frauen über Fußball reden. Oder von den KulturpessimistInnen, den Klassikern der Filmgeschichte oder den Filmlöwinnen, wo es um Filme und Serien mit emanzipatorischem Schwerpunkt geht. Ja, und dann toure ich noch so ein bisschen durch andere Podcasts, bin da gerne zu Gast, zum Beispiel auch beim Cinematic Smash Team Tournament. Fantastisch. Aber heute kommt erstmal als erstes noch nichts von dir, das kommt in einer späteren Ausgabe. Wiss kommt etwas von Jürgen oder etwa von jemandem, der für Jürgen etwas geschrieben hat. Also ich habe tatsächlich die Tage meinen Schreibtisch aufgeräumt und da ist mir eine sehr, sehr alte, ausgedruckte E-Mail in die Hände gefallen. 2017, Mai 2017. Hallo Jürgen, diesen Podcast, den ihr gestartet habt, der hat echt Potenzial. Ich glaube, ganz so schlimm war es nicht. Ich habe jetzt leider nur den Anhang ausgedruckt, aber sie war von meiner Schwester und von daher kann ich das irgendwie vertreten. Vielen Dank. Erstens. Ich wurde in Berlin geboren und starb 2003 in Bayern. Meine letzte Wohnstadt, eine Villa, entwarf ich selbst. Also du bist jetzt komplett rüde drüber hinweggegangen, als wenn es komplett normal wäre. Ich muss vielleicht der Becky mal kurz Kontext geben. Das Genie liegt in der Familie Kraus. So, also die A-Folgen, die von Jürgens Schwester produziert wurden, zählen gemeinhin zu den Besten der Besten. Dann darf ich mich ja heute gleich doppelt geehrt fühlen. Erst dieses Intro und jetzt darf ich noch in so einer Episode dabei sein. Der Wahnsinn. So, bin ich gespannt. Und, hat wahrscheinlich wird es jetzt mega enttäuschend. So, Berlin, Bayern, Haus gebaut. Ja, kann man so ganz grob zusammenfassen. Nee, noch gar keine Ahnung. Wie sollte man eine Statistik machen, nach wie vielen Hinweisen so im Schnitt gelöst wird? So wie was die prozentuale Auslastung ist für den ersten Hinweis, zweite und so weiter und so fort. Das kannst du tatsächlich relativ einfach machen, weil die Kapitelmarken ja immer zeigen, wann was erraten worden ist. Das heißt, du musst bloß ein bisschen Text parsen und dann geht's los. Dominik, wir haben übrigens Kapitelmarken. Das, weißt du das? Wir haben einen Podcast. Die Kapitelmarken sind unglaublich wertvoll, wenn ich diese Liste pflege. Die sind da springe ich immer an derselben Stelle. Okay, weiter. Jetzt hast du es geschafft, unser Gast lacht. Nach der Volksschule besuchte ich eine höhere Schule, die ich mit der mittleren Reife abschloss. Ich erhielt Kunst- und Klavierunterricht und begeisterte mich schon früh für Sport, unter anderem für Schwimmen, Rudern, Segeln und Tennis. Im Betrieb meines Vaters lernte ich die Buchhaltung kennen. Und das da hinten im Eck ist übrigens die Buchhaltung. Danke. Hast du ein Jahr genannt? 2003 gestorben, oder? Sehr gut. Da hat jemand aufgepasst. Oder machst du dir etwa heimlich Notizen? Nein. Das ist verboten. Wie käme ich dazu? Da merkt man halt, dass die jetzt ganz frisch mit dabei ist. Sie ist noch motiviert. Ich habe noch Ehrgeiz. Ich habe mir in diesem Podcast auch einmal Notizen gemacht und hat damit geendet, dass ich am Ende ein weißes Blatt hatte, wo ganz oben ein Totenkopf drauf war und daneben stand Dominiks Name. fällt mir gerade wieder ein. Aber jetzt mal hier, also Volksschule, ist das ein DDR-Begriff oder ist das einfach schon so lange her, dass das so hieß? Also das finde ich jetzt echt interessant, weil ich war auch auf der Volksschule. Das ist in Bayern echt? Der Grundschule. Also okay. Es gibt Grundschulen quasi. Ich glaube, dass die erste und zweite Jahrgang der Hauptschule oftmals noch kombiniert ist in der Volksschule. Echt? Ich dachte, dass die Volksschule der Überbegriff für Schulen sind, wo Grund- und Hauptschule allein ist. Aber das dachte ich jetzt auch einfach nur. Ich wüsste gar nicht, ob das wirklich... Keine Ahnung. Also ich war im Dieser Dorf Föderalismus in diesem Land, was die Schulen angeht, es macht es unmöglich, diese Aufgabe hier zu lösen. Okay, also wir haben aber auf jeden Fall Musik und Sport und sowas angeteased gekriegt. Und Schwimmen, Rudern, Segeln, Tennis, ja, ist alles Sport. Und Buchhaltung. Kunst war auch dabei. Buchhaltung wurde bestimmt bekannt. Und eine höhere Schule, die dann in mittlerer Reife endete. Das habe ich, glaube ich, alles nochmal vorgelesen. So. Drittens. Aufgrund einer Knieverletzung musste ich die eigentlich eingeschlagene Karriere aufgeben, die mich bis dahin schon ins europäische In- und Ausland sowie nach New York geführt hatte. Meine neue Karriere begann mit einem Auftritt in einem Dokumentarfilm. Boah. So, vor der Aufnahme haben sie sich noch die Film-Insider-Jokes hin und her geworfen. Und jetzt höre ich Stille. Naja, also wegen Knieverletzung aufgegeben klingt ja, als wäre es Sport gewesen. Und ein Sport, mit dem man nach New York kommt, als größtes Ziel irgendwie. Vielleicht sowas wie Basketball. Oh, Basketball. Gibt es da nicht auch? Ich habe tatsächlich einen ganz heißen Tipp, aber ich könnte meilenweit davon entfernt liegen, was das Sterbedatum angeht. Dann klopf das könnte raus. Schon fast peinlich werden. Leni Riefenstahl. Sehr gut, Dominik. Ist es aber, Leni? Es ist Leni. wow. Ich hing gerade in Gedanken noch auf diesem, mit welchem Sport man nach New York kommt. Ist da nicht auch so ein ganz berühmter Tenniscourt? So der Madison Square Garden? Ja. Der ist doch auch. Ja. Ich glaube, in New York sind relativ viele bekannte Dinge. So, nein. Ja, das Ding ist, bei mir ist immer der erste Gedanke Fußball und USA ist jetzt halt oft nicht so. Zumindest im Herrenfußball nicht so die Verbindung. Das weiß sogar ich. Leni Riefenstahl also, ja. Ja. Das tut mir jetzt sehr leid für meine Schwester, aber ich lese halt den Rest mal noch vor vielleicht. Welcher Hinweis war das jetzt? Zwei? Das war Nummer drei. Drei, oder? Nummer drei. Hast du vorhin nicht sogar irgendwie den zweiten noch angeteasert? ich hätte auch, wenn ich ganz ehrlich sein darf ich ganz ehrlich sein? Ich hätte in dieser schwierigen Corona-Zeit gerne jetzt einen Applaus. Ich glaube, ihr könnt mir einen Applaus geben. Danke, Becky. Ich weiß genau, dass die anderen beiden. Ich wollte jetzt schnell von Sean dieses Grillenzirpen raussuchen, aber das hätte jetzt niemals so schnell geklappt. Den hast du dir verdient, Dominik. Dankeschön. Vielen Dank. Die Leni hat ein hochinteressantes Leben geführt. Ich freue mich auf die weiteren Hinweise. Ja, vor allem habe ich hier 10 Hinweise und dann nochmal 5 Absätze an Zusatzinformationen. Das liegt wirklich in der Familie. Ich arbeitete mit Louis Trenker zusammen und lernte Skilaufen, Bergsteigen und Klettern. Privat ging ich wechselnde Beziehungen ein. Ist das nicht oft so? Wenn nicht sogar immer? Naja, ich glaube jetzt mal gerade um die Zeit vielleicht nicht unbedingt. Naja, da wirst mit 13 irgendjemand versprochen und das war's. Okay. Wechselnde Beziehungen. Alles klar. Na ja, gut, es war vielleicht noch ein bisschen früher. Eventuell ein Hauch zu früh. Ja, ich meine. Oder wir sind halt ein paar hundert Jahre früher noch. Oder in Bayern. Oder es ist Bayern. Boah, ganz weit draußen. Dürft aber auch nur ihr machen und nicht ich, ne? Ach, weißt du. Luis Trenker übrigens. Die Diskussion, über was man alles Witze machen darf, hatten wir neulich erst. Okay. Luis Trenker übrigens auch ein sehr spannender Typ. Der hätte eigentlich auch fast mal eine Folge verdient. Ja. Aber jetzt weiß man ja schon, dass er kommen wird. Ja, naja, und er ist eigentlich auch für eine richtige... doppelt gehabt und sind beim Hinweis erst drauf gekommen. Also Becky, du überschätzt uns, glaube ich, massiv. Fünftens. Ich überlebte einmal schwer verletzt einen Hubschrauberabsturz. Außerdem wurde ich einmal verhaftet, eines Landes verwiesen und in eine psychiatrische Klinik eingewiesen, wo ich nach eigener Aussage mit Elektroschocks behandelt wurde. Auch sehr nett. Hinweis Nummer 6, für den braucht er ein bisschen Zeit. Im Alter von 71 Jahren absolvierte ich einen Tauchlehrgang in Kenia. Um zur Prüfung zugelassen zu werden, gab ich mich als 20 Jahre jünger aus. Ich absolvierte über 2000 Tauchgänge und veröffentlichte die Bildbände Korallengärten und Wunder unter Wasser. Meine Memoiren fassen über 900 Seiten und rangierten vor allem im Ausland auf den Bestsellerlisten. Die New York Times wählte sie zu den 100 bemerkenswerten Büchern des Jahres 1993. Andere beanstandeten fehlende Selbstreflexion und mangelnde kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Jodie Foster und Madonna hatten unabhängig voneinander Pläne, meine Memoiren zu verfilmen, setzten diese dann aber doch nicht um. Das war jetzt der Filmnerd-Teil der Hinweise. Boah, aber das war jetzt ein Hinweis mit den Korallen und dann der Verfilmung. Habe ich jetzt auch gedacht. Der hat doch irgendwie angefangen mit im Alter von 71 und dann hört er auf mit irgendwie was ganz anderem. Ich liebe solche Tweets übrigens, die das mit Absicht machen und dich dann quasi so auf eine falsche Fährte locken und dann mitten, kennt ihr das? Wisst ihr, was ich meine, das Phänomen? Das finde ich immer mega geil. Hihi. Darüber kannst du denn lachen. Ja, entschuldige bitte. Ich finde es total interessant, weil mir war einfach nicht bewusst, dass die nach den Filmen, die im Dritten Reich gedreht worden sind, sie noch irgendwo in Erscheinung getreten ist, noch hätte ich jetzt gewusst, ob sie da überhaupt noch gelebt hätte. Sehr interessant. Ja, vor allem noch echt lange. Und die hat dann, glaube ich, schon wirklich noch einiges erlebt. Mein Nachlass ging an die staatlichen Museen meiner Geburtsstadt Berlin. So, das ist mal eine Länge von Hinweis, hä? Okay. Achtens. Das Time Magazine zählte mich zu den 100 einflussreichsten und beeindruckendsten Künstlern des 20. Jahrhunderts. Unter meinen zahlreichen Auszeichnungen befinden sich ein Grand Prix der Pariser Weltausstellung, der Polarpreis von Schweden, eine olympische Goldmedaille des Olympischen Komitees, die sudanesische Staatsbürgerschaft für meine Verdienste um den Sudan, ein Preis für mein Lebenswerk und die Ehrenmitgliedschaft der Internationalen Gesellschaft zur Förderung junger Bühnenkünstler. Ich bin gerade zusammengezuckt, weil du angefangen hast vorzulesen, ich habe den Grand, und ich so, Prix de Révision de la Chanson. Was? Ich habe tatsächlich Karriere als Astronautin begann. Du hast Time so komisch ausgesprochen, dass ich erst gedacht habe, das wäre das englische Wort für Thymian. Das ist Thymian-Magazin. Was ist denn das für ein Diss jetzt, hey? Was denn? Das ist halt ich, so. Was ich war mal kurz, das war aber tatsächlich in der Pause zwischen Time und Magazine, da war ich kurz gefangen in dieser, es steht auf Deutsch da, aber ich habe den Drang, es Englisch auszulesen und gatz es dann einfach weder Deutsch noch Englisch raus. Aber es ist auch Time war eigentlich Dime aus draus machen können, das hätte man wegen einem fränkischen Einschlag gehabt. Aber es wäre schon noch spannend zu wissen, welche 100 Personen das Thymian-Magazin so zu den 100 bedeutendsten des Jahrhunderts zählen würde. Das sind die, denen auch der Typ von KFC auf Twitter folgt, oder? Die Herbs. Ja, das ist Becky, ist dir das bewusst? So, das kommt alle 100 Folgen mal vor, dass wir es erwähnen. Bitte, Jürgen, erzähle. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. War's Colonel Sanders? Nee, wer war's? Nein, der offizielle KFC-US-Account auf Twitter folgt quasi nur den Spice Girls, das sind irgendwie 5, und genauso viele Herbs, wie quasi in der Rezeptur für ihre Panade sind. Also die quasi ja Spices und so Herbs. So viele Herbs and Spices ist so deren Motto für die Panade. Ja, es ist absolut brillant. Das ist wirklich, nice. Also dieses Genie, nice, was das quasi entdeckt hat und diese Idee hatte, finde ich wirklich super. Bringen wir immer mal wieder den Fakt. Neuntens. Egal. Ich wurde 101 Jahre alt. Unter den Gästen an meinem 100. Geburtstag waren Petra Schürmann, Reinhold Messner, Leo Kirch, Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, Uschi Glas und Willi Bogner. Ja. Ja. Klingt nach einer sinnvollen Runde für die. Ach so, ich habe euch vorhin, ich habe euch da zu viel erzählt. Das ist, diese mehreren Absätze, das ist alles Teil des 10. Hinweises, sehe ich es gerade. Was? Es fängt an mit 10a. Das ist eine eigene Inhaltsangabe für Hinweis Nummer 10. Das ist so Endlospapier von Jürgen. Das ist nicht schlecht. A. Meine Vornamen lauten Helene Bertha Amalie. B. Ich war Filmregisseurin, Produzentin und Schauspielerin sowie Drehbuchautorin, Schnittmeisterin, Fotografin und Tänzerin. Ich gelte als eine der umstrittensten Persönlichkeiten der Filmgeschichte. Einerseits werde ich als innovative Filmemacherin und kreative Ästhetin angesehen, andererseits für meine Werke im Dienst der Propaganda während der Zeit des Nationalsozialismus kritisiert. George Lucas nannte mich einmal die modernste Filmemacherin überhaupt. Es ist immer noch B. Insgesamt führte ich nach 1945 rund 50 Prozesse, in denen ich mich, meistens erfolgreich, gegen Verleumdungen und üble Nachreden zur Wehr setzte. Immer noch B. Ich wurde in 4 Spruchkammerverfahren entnazifiziert und zur Mitläuferin des Naziregimes erklärt. Obwohl mir kein Berufsverbot erteilt wurde, konnte ich nach 1945, abgesehen von der Fertigstellung des Films Tiefland, kein weiteres Filmprojekt realisieren. Immer noch B. Während der Sommerspiele in München 1972 arbeitete ich als akkreditierte Fotografin für die Sunday Times. Mit meinem ersten Bildband mit dem Titel Die Nuba, Menschen wie vom anderen Stern, gelang mir 1973 der internationale Durchbruch als Fotografin. Im Jahr darauf porträtierte ich Mick Jagger für eine Fotostrecke der Sunday Times. Puh. C. Mein Name ist Leni Riefenstahl. Also, jetzt hätte ich es auch erraten. Ich hätte schon bei A gewusst. Ja, das Wort Ästhetik ist tatsächlich auch rausstechend. Ja. Ästhetik. Ästhetik. Ich weiß, dass Dominik mich dafür wieder kritisieren wird, aber. Jürgen, ich kritisiere dich. Schämlich. Wie wertschätzend. Aber eine Frage verbleibt noch ein bisschen für mich. Du hast dich vorhin erwähnt, dass sie in Berlin aufgewachsen ist und da auch viel des Nachlasses hingegangen ist. Warum wurde sie aber in München beerdigt oder in Bayern? Na, ich vermute fast, die hat da gelebt. Die hat doch auch ihr Uschi Glas und so auf ihrer Beerdigung gehabt. Genau. Dann sind doch die ganzen Bayern, die da aufgezählt wurden. Das ist auch das gerade Who is Who. Gerade mal den 100. Geburtstag in eine Beerdigung. Entschuldigung, die Beerdigung war schon im ersten Hinweis, habe ich verwechselt, tut mir leid. Sehr schön. So, ich google das mal. Was? Weil ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung. Naja, du hast ja eine Frage gestellt. Ach so, ja. Jetzt hoffe ich, dass Wikipedia gleich im zweiten Satz mir die Antwort liefert, weil sonst habe ich eh verloren. Ja, Becky, ich habe mein Arbeitsplatz quasi vom Mac auf den PC verlagert und am PC habe ich eine mechanische Tastatur. Das heißt, ich kann jetzt leider nicht mehr heimlich tippen, weil die ist viel zu laut. Heimlich tippen würde das heimlich googeln bedeuten, oder? Oh ja. Ja. So, irgendwann später, wenn mein Hirn nicht mehr ganz so fried ist, merke ich, dass ich ja parallel am Handy einfach komplett lautlos surfen könnte, aber noch bin ich nicht so weit. Ach, das sind diese ganzen Störgeräusche, die wir immer auf deiner Spur haben. Ah. Ja. Ich scroll und bin noch nicht mal über das erste Drittel hinaus. Keep scrolling. Na gut, ich würde sagen, das ist so ein bisschen für die Hörerinnen und Hörer eine kleine Hausaufgabe. Na dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich hasse Hausaufgaben. Sie wurde tatsächlich in Kitzbühel verhaftet. Da schon in her. Kitzbühel verhaftet. Der neue Porno von Leni Riefenstahl. Alter! Boah! Was denn? Kannst du ja wegschneiden. Und tschüss. Was für ein bezaubernder Lacher.